weil der gut abgenommen wird. Wenn der Honig eigentlich weltweit noch teurer wird, ja, und weniger, ne, wie ich da mir aus, dann gehen sie wahrscheinlich auch in die Fairtrade. Kakao ist so eine Linie, die jetzt zunimmt. Und dieser ganze Bereich von spezialisierten Ausbildungen, Röster, Barista, Barista, ne? Sehr schick, ja, für junge Menschen, es hilft Zeit. Santa Marta ist auch Tourismusgegend. Da passt das ja. Passt das. Und die ganz, der Ökotourismus. Sie haben so eine Linie mit den Kaffeerouten, die im Augenblick auch ganz gut besucht sind, trotz Corona. Und da können junge Leute sich mit Englischkenntnissen zum Beispiel auch einbringen. Wir sagen, wir müssen immer was finden, was für die interessant ist, sodass sie halt nicht das Land verlassen. Und durch dieses Stipendium, das sie geben, das sind so Ausbildungsbeihilfen bis zu 2 Jahren, die aber auch den Familien gegeben werden, kriegen sie die Semestergebühren, die es drüben gibt, auch reduziert, und die jungen Leute können halt einen ordentlichen Beruf ordentlich werden und sind weiter dem Kaffeeabbau verbunden. Das hat natürlich auch Es ist so interessant, wie sogenannte erste, sogenannte, nicht mehr sogenannte dritte Welt sich treffen, ne? Also was so hip ist, Barista sein, sich ganz individuell, ne? In Berlin diese ganzen kleinen Kaffeeröstereien, ne? Handverlesene Böhnchen und dieses Ambiente. Also das ist mal so ein Aspekt von Globalisierung, der, wenn wir hier bei Fuge sitzen, auch von der alten, traditionellen dritte Weltarbeit ja völlig weggeht, weil es auf einmal um Luxus geht. Um Luxus, ja, um Kaffee, um Kakao, um Honig, um hippe Start-up-Geschäfte, ne? Und die Jugendlichen bewegen sich in völlig anderen Milieus. Also ich finde, das ist so ein, ja, für mich so ein ganz interessanter Paradigmenwechsel auch. Ne? Ja, absolut. Man merkt auch, dass wir da eine globale Kultur haben. Sag ich jetzt mal, auch Jugendkultur. Ja, die treffen sich da, ne? Ja, so, ja, wirklich unter dem Stichwort Barista sein. Und die wieder was Neues ermöglichen, ja, auch. Und das zusammen erfinden auch. Und ich finde, die gibt dem Fernhandel auch einen anderen Aspekt, nicht nur das, ich bin solidarisch und muss einen schrecklichen Kaffee trinken, sondern der schmeckt auch. Wir kennen auch Nicaragua-Kaffee, ne? Der hat sich ja so eingebracht. Ah, das ist das Kollektive. Ja. Alternative Gedächtnis. Dicen que le asombra como por el tema de los jóvenes se unen ahora unos mundos en el así llamado primero o tercer mundo, porque los jóvenes de ustedes son internacionales, aprenden otro idioma, quieren ser barista, se vuelven en los medios de comunicación, igual que los jóvenes acá, y ahí se juntan mundos y crean nuevas posibilidades, y eso le asombra a ella porque viene la generación que todo lo que era comercio justo era un poco equipado y tercermundista, se tomaba un café no de buena calidad, y hoy es como el lujo de tomar un buen café, está de moda, y ahí se juntan y se expresan. Sí, claro. Mire que esto es un constante cambio todo el tiempo. Es tipo de mercado ambulante. Ah, vale, vamos a contar a Stephanie. Empieza acá y él está en el camino hasta la estación. Y Renata, por ejemplo, que estaba con nosotros, como Dirk, están a vender y organizando con los propios métodos y mesas que tienen para vender las cosas aleatoriamente, ¿no? Ah, interesante. Yo no sé, en Brasil no conozco eso, ¿no? Porque hay el sistema de eBay, ¿no? Sí. Que es muy común, pero que todavía se mantienen Flohmarkt, es la palabra en alemán. Y explicar la palabra Flohmarkt es difícil, ¿no? ¿Kennst du das? Gibt es sowas nicht? No hay un mercado ambulante en... En Colombia hay mucho mercado ambulante, pero de productos de la canasta familiar, que no pagan impuestos, que es, ejemplo, el tomate, las frutas, como tenemos muchas, entonces están ambulantes y hay muchas familias, ejemplo, lo mismo que pasa, de los que han llegado de Venezuela, sin una oferta laboral, sin nada, deciden eso. Es gibt ein neues Phänomen, also Straßenverkäufer, bekannt in Lateinamerika, aber ein neues Phänomen aus der Migration von Menschen aus Venezuela, die nach Kolumbien mal kommen, die mehrheitlich, sie verkaufen ihre Güter und Lebensgüter von Klamotten und von ihren ja, Lebensobjekten, die wie wir hier im Flohmarkt mal kennen, um auf der Straße, um zu überleben. Um zu überleben, mhm. Ja. Musst du vielleicht erklären, dass bei uns der Flohmarkt ja ein Produkt des Überschusses ist. Ja, está explicando que es un fenómeno espantador que es la venta de los superfluos, ¿no? Sí. Que es triste, ¿no? Sí, sí. Hay otra cosa muy importante que son que es de todos los tipos. Hay unos que están especializados, otros no, con anticuariados un poco, ¿no? Es gibt eine Spezialisierung, ne? Auch, ne? Es gibt also einige, die so spezialisiert sind, dass Antiquariat dort verkauft wird und nicht nur was Überfluss ist, ne? Hay aspectos diferentes del mercado ambulante. Era un periodo especialmente del verano, ne? Das ist wirklich nur über Sommer, dass wir Flohmarkt mal gibt. Im Winter gibt es nicht, ne? Verbietet sich von selbst. Ja, ja, naturalmente in el invierno hacen eso, ¿no? No, solamente es frío demais. No. Conta un poco cómo es la situación climática de la cooperativa. Wie sieht denn auch die klimatische Veränderung dort vor Ort? Bueno, en el tema del clima es bastante sensible. Mm-hmm. Estamos viviendo, a pesar de que somos el pulmón del mundo, nos está afectando mucho de los países globalizados todo el tema de contaminación. Nosotros estamos viviendo el recalentamiento. En este momento, la caficultura ha tocado irla subiendo para poder tener producción. Y lo otro es, estamos en los periodos de lluvia, anteriormente eran muy marcados. Hoy en día pueden ser muy largos, pueden ser muy cortos. En este momento estamos viviendo la lluvia, nos está causando muchos deslizamientos. Uh-huh. Nosotros estamos, son zonas inclinadas. Hay fincas donde logramos perder el 50% de la caficultura. Uh-huh. En este momento, este año ha sido muy crítico para nosotros. ¿40%? Sí, de una finca se puede perder. Wow. Tenemos asociados en este momento que estamos haciendo el plan de contingencia con ellos, la identificación. Porque ha llovido mucho. Das Thema ist sehr präsent natürlich in Kolumbien. Wir sind in der Mitte, in der Lunge der Welt, wegen des Regenwalds, wegen Amazonas. Die Trockenheit setzt sich fort. Wir haben so eine Verschiebung der Trockenheit, sodass die Arabica-Kaffee nach oben mal gezogen wird, damit diese Qualität gehalten wird, je höher. Nach oben in die Berge. In die Berge, damit die Arabica-Produktion so vorangeht. Darüber hinaus, die früher sehr festgelegte Regenzeit hat sich nach hinten und nach vorn verschoben, sodass die Produktion von einigen Höfen bis zur Hälfte zusammenfällt, sodass wir dramatische Veränderungen dieser Gesellschaft und die wir so viel mehr alltäglich merken, wie diese klimatische Veränderung vorankommen. Es un desafío muy grande para nosotros. Es un desafío de mundo. Yeah. Es un desafío de mundo. Es un desafío de consumo responsable. Es un desafío porque nosotros nos afanamos por producir responsable. Necesitamos que los países globalizados consuman responsablemente. Also das ist eine Herausforderung vor allem von Konsumenten auf globaler Ebene, die aufpassen soll, wie und was sie konsumieren, um eben diese Herausforderung anzunehmen. Spannend. Gracias.